Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wenn ihr mit mir reden wollt, jetzt hier in der Sendung live, dann solltet ihr diese Nummer hier wählen. 0800 5678 111. Oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Kein festes Thema heute Nacht von uns vorgegeben. Ihr könnt euch bei mir melden zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Erster Anrufer Stefan, 28 Jahre. Guten Morgen. Hallo, Herr Domian. Guten Morgen, Herr Stefan. Dein Thema. Ich habe ein gewisses Problem. Mhm. Und zwar betrifft das meine, in gewisser Weise auch meine berufliche Zukunft. Mhm. Ich bin Schlosser in der Umschulung. Ja. Ich mache also eine Umschulung als Schlosser. Ich war vorher Gebäudereiniger. Mhm. Und ich bin seit 2 Tagen nicht mehr bei der Arbeit gewesen. Also mit der Umschulung? Nee, ich arbeite halt bei einer Schlosserfirma, das ist nicht groß und super. Und seit 2 Tagen bin ich nicht bei der Arbeit gewesen, weil es einen gewissen Vorfall kam. Bei der Arbeit? Bei der Arbeit. Welcher Vorfall war das? Was war das? Ich war im Gerätemagazin gewesen. Und ich habe im Gerätemagazin analysiert. Mhm. Und was ist denn ein Gerät? Wie der Zufall so will, kam der Meister reingesprungen in dem Moment. Also Gerätemagazin warst du alleine, auf jeden Fall alleine da? Ich war, ja, erst. Ja, ist ja klar. Alleine. Ja? Mhm. Ich habe bestimmt nicht geplant, dass da jemand reingesprungen kommt. Mhm. Und dann kam der Meister rein? Der Meister kam rein und hat mich dabei erwischt. Und hat was gesagt? Das weiß ich nicht mehr. Ich bin natürlich direkt rausgelaufen. Mhm. Und ich bin, Und seitdem nicht mehr zur Arbeit gegangen? Nee. Nee. Mhm. Hast du denn anrufen lassen, dass du krank bist? Oder Gar nichts? Ein Spruch kam auf meinen Anrufbeantworter. Und da wurde ich völlig verhöhnt natürlich. Das heißt, der ganze Betrieb weiß Bescheid. Hm. Und ich kann nicht mehr hingehen. Naja. Das ist unmöglich. Du bist jetzt, um das nochmal richtig klar zu sagen, im Moment noch in der Umschulung in dieser Firma. Ne? Ja. Also es hängt, wie du auch gerade am Anfang sagtest, deine berufliche Laufbahn und Zukunft hängt jetzt von allem ab. Ne? Ja. Wie lange müsstest du die Umschulung denn noch machen? Ich bin noch nicht allzu lange. Also... Na, wie lange musst du sie noch machen? Ein Jahr, 2 Jahre oder ein halbes Jahr? Über ein Jahr noch. Über ein Jahr noch. Mhm. Ich kann mich da nicht mehr blicken lassen. Das ist gar nicht denkbar. Völlig aufgeschlossen. Ich meine, ich werde bestimmt zufluss ausgelacht, so. Mhm. Stefan, ich finde das gar nicht so dramatisch, was da vorgefallen ist. Ja, sagst du. Ja, das sage ich jetzt mal. Und die anderen Jungs machen das ja auch vielleicht ein bisschen geschickter und nicht gerade im, wie ist das, Gerätemagazin. Was ist eigentlich ein Gerätemagazin? Also wo das die ganzen Geräte rumstanden. Die ganzen Werkschaften drin haben. Ja, genau. Ja. Die machen das vielleicht dann auf der Toilette oder zu Hause oder wo auch immer. Ich meine, jetzt müsstest du ein bisschen... Das ist klüger auf jeden Fall. Ja, natürlich, ja. Also irgendwo ist es ja auch ein bisschen witzig, ne? Irgendwo ist es ja auch ein bisschen witzig. Ich auch, haha. Ja, aber es ist insofern nicht witzig, weil du deine berufliche Laufbahn jetzt auf, riskierst. Und aufs Spiel setzt. Ja, eindeutig ja. Eindeutig ja. Red direkt mit dem Chef, sag ihm sofort, dass es dir peinlich war und du dich entschuldigst, dass du nicht zur Arbeit gekommen bist. Und geh ganz offensiv damit bei den Kollegen um und sprich es selbst gleich an und mach deine Witzchen drüber. Und wenn du deine Witzchen machst und selbst darüber locker redest, ist das Thema nach 1-2 Tagen vom Tisch und kein Mensch wird mehr darüber sprechen. Wenn du jetzt dich zurückziehst, bist du wirklich der Blamierte? Und ich habe mich jetzt schon zurückgezogen. Ja, aber 2 Tage. 2 Tage finde ich unentschuldigt. Okay, aber das kann man noch rausreißen. Und ich muss das vor allem im Arbeitsamt rechtfertigen, weil ich fehle ja. Gut, das ist eine Umschulung. Ja, das ist noch ein anderes Problem. Ich bin nicht zum Arzt gerannt. Aber du könntest mir eine Krankschreibung irgendwie holen können. Mhm. Aber der allererste Schritt ist jetzt erstmal, dass du das mit deinem Chef klärst und dahin gehst. Übermorgen, ich weiß nicht, aus welchem Bundesland du anrufst, habt ihr Feiertag morgen? Ja, immer. Gut, dann gehst du Freitag zur Arbeit. Freitag stehst du pünktlich auf der Matte und redest zuerst mit deinem Chef und dann musst du das halt ein bisschen ertragen, den Sport. Mach mit die Scherze und dann ist es gut. Wie soll ich denn die Scherze auffassen? Lach drüber. Ich meine, im ganzen Laden hängen nackte Frauen. Aber Stefan, jetzt jammer nicht groß rum. Das ist nicht so ganz schlimm, was du da gemacht hast. Es ist schon peinlich, aber viele von uns sind dann schon mal erwischt worden. Und es ist dann super peinlich, aber das Leben geht dann auch weiter. Und riskier doch nicht deinen Beruf dafür und deine Zukunft. Ich bin 20 Jahre alt mittlerweile. Und ich habe immer, wenn es dazu kam, habe ich immer geschaut, dass mich keiner erwischt. Ja, ist die passiert. Eltern zum Beispiel oder so. Genau. Und ausgerechnet in der Situation werde ich erwischt. Genau. Jetzt hast du da deinen Schwanz rausgeholt und jetzt klemm ihn nicht ein, sondern geh Freitag zu deinem Chef. Und ich möchte Folgendes vorschlagen. Du gehst Freitag wieder zur Arbeit und wir beide unterhalten uns Freitagabend nochmal hier in der Sendung und du erzählst mir, wie es war. Ich habe Muffen davor. Ist mir völlig klar. Es interessiert mich aber jetzt gar nicht, dass du Muffen hast. Du musst das jetzt tun. Man muss oft Dinge tun, vor denen man Muffen hat. Keine Diskussion mehr jetzt, kein Aber und so. Freitag stehst du auf der Matte. Und wir rufen dich Freitagnacht wieder an. Um diese Zeit. Ja? Ich weiß nicht, was bis dahin passiert ist halt. Ach, nun mach nicht so einen Tag. Freitag gehst du zur Arbeit. Okay? Okay. Okay, Freitag unterhalten wir uns wieder. Ich sag, wie es gewesen ist. Ich bitte darum. Und toll, aber ich verschraub deinen Rat auf jeden Fall. Ja, ich glaube, dass es auch in Ordnung ist so. Toi, toi, toi. Bis übermorgen. Drück mir die Daumen. Ja, aber wie ich die drücke. Aber bis das Blut spritzt. Bis das Blut spritzt. Ich verspreche es dir. Okay. Stefan, tschüss. Danke, ciao. Ciao. Mann, Christian, 19 Jahre. Ich grüße dich. Hallo, Christian. Hallo, Jürgen. So. Guten Morgen erstmal. Schön, dass man nochmal bei euch durchkommt. Ja. Und zwar, mein Problem ist meine Ex-Freundin. Die Ex-Freundin? Ja, dazu muss ich ein bisschen weiter ausholen. Und zwar. Darf ich dich mal ganz kurz, bevor wir zu deinem Fall kommen, ja, um deine Einschätzung bitten zu Stefan gerade? Ja, also ich denke auf jeden Fall, dass er wieder auf Arbeit gehen sollte, weil. Es ist peinlich, aber noch nicht so ganz schlimm. Ja, es ist peinlich für ihn, aber ich meine, er sich hat sein ganzes Leben durchverbaut. Ich meine. Irgendwo ist es ja was Natürliches. Ich meine, gut auf Arbeit muss nicht unbedingt sein, aber. Also, du machst Stefan auch Mut. Ja, auf alle Fälle. Ja, wunderbar. Okay. Ist da alles verbaut. Ja, klar. Die Freundin. Ja, gut. Ja, Ex-Freundin. Ja, und zwar muss ich da ein bisschen weiter zu ausholen. Wir waren insgesamt 15 Monate zusammen. Und seit dem 1. Mai-Wochenende ist halt Schluss. Das Dumme an der Situation ist aber, dass wir. Also, bis dahin halt im 6. Monat schwanger war. Und halt das Moment, Kind. Sie war schon im 6. Monat schwanger, als ihr Schluss gemacht habt. Ja, genau. Das Problem ist aber, dass wir das Kind jetzt halt im 6. Monat per Kaiserschnitt holen mussten, weil sie halt eine schwere Schwangerschaftsvergiftung hatte. Und hätten sie es nicht geholt, wären sie halt beide bald draufgegangen. Und das Blöde an der Situation ist halt, dass ich jetzt halt weder von ihr noch von irgendwelchen Ärzten noch von ihren Eltern irgendwelche Auskunft kriege, was da halt nun los ist. Was ist eine Schwangerschaftsvergiftung? Ja, dass sich halt der Körper selbst vergiftet, dass der Körper halt gegen das Kind geht und das Kind halt loswerden will. Und halt, ja, sie hat halt eine schwere Blutvergiftung gehabt und dadurch halt natürlich auch das Kind und hat halt auch die Organe kaputt gehabt. Also das ist halt das, was ich weiß. Das hat man dir aber noch gesagt, oder wie hast du? Noch gesagt, ja, ich weiß auch, dass es ein Junge ist, ich weiß auch, dass er Julian heißt und mehr auch nicht. Ich weiß halt, dass es um ihn nicht allzu gut aussah, wo sie ihn halt geholt haben. Am 26. Mai haben sie ihn geholt. Und warum ist jetzt absolute Funkstille zwischen dir und ihr oder dir und der Familie? Ja, weil das ist alles ein bisschen doof gelaufen. Also ich meine, Stress gab es bei uns so die letzten 2 Monate halt permanent. Wir haben uns halt nur noch gezofft, meistens das ums liebe Geld, kennt man ja. Und ja, es ging halt absolut nicht mehr. Und wir haben uns dann halt beide zusammengesetzt in aller Ruhe und haben halt doch gesagt, ihr war das jetzt hier noch länger rauszögern und ist halt weiter kracht ohne Ende. Ein schöner Spruch, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ja, das ist auch okay. Habt ihr denn da auch schon darüber gesprochen, wie ihr dann mit eurem zukünftigen Kind verfahren wollt? Ja, eben drum. Und das ist ja das, was man so zu schaffen macht. Weil wir haben halt gesagt, wenn wir auseinandergehen, gehen wir am Guten auseinander. Weil ich stehe zu dem Kind, das ist ein absolutes Wunschkind von uns beiden gewesen. Wie erklärst du dir denn dann, dass die jetzt so dicht machen? Ja, ich kann es mir halt nur vorstellen, dass es halt jetzt alles so schnell ging, weil es war immerhin 3 Monate zu früh und... Aber immerhin sind schon 3 Monate vergangen, ne? Dann kann man ja vielleicht noch verstehen, so in den ersten Wochen, dass der große Schock da war und dass sie sich nicht so ja, vielleicht auch melden wollten. Ja, 4 Wochen her das Ganze. Naja, also 8 Wochen her, seit das wir Schluss gemacht haben und ja, halt 6 Wochen her, knapp 6 Wochen her das Link reingeholt haben. Und hast du denn schon gewisse Dinge unternommen, um an sie heranzukommen? Ja, ja, also ich rufe halt auch permanent bei ihr an, aber da geht halt meistens halt nur ihr jüngerer Bruder ran, der mich dann halt abwimmelt. Und ja, wenn ich halt im Krankenhaus anrufe, komme ich bis zum Pförtner, der verbindet mich auch bis auf Station. Sie ist immer noch im Krankenhaus? Sie nicht mehr, der Junge ist noch im Krankenhaus. Ah ja, ja gut, was willst du dann auch im Krankenhaus anrufen? Ja, halt mal mit den Stationsschwestern sprechen oder mit dem Arzt direkt sprechen, weil ich will einfach wissen, wie geht's dem Jungen. Aber die sagen dir nichts? Die sagen mir nichts, die dürfen mir nichts sagen. Die stehen absolut unter Schweigepflicht. Und das macht mich halt irgendwo so fertig, dass ich nicht weiß. Ich weiß nicht, geht der Junge überhaupt noch? Wenn ja, wie geht's ihm? Wie war denn dein Verhältnis zu den damaligen Schwiegereltern? Zu ihren Eltern? Das war eigentlich, ja, wie soll ich sagen, nach außen hin ein recht gutes Verhältnis, aber hinterm Rücken hat man halt schon gehört, dass halt auch irgendwo gegen einen gehen, weil, ja, Mädchen, wie kannst du nur? Weil ich halt auch nicht so unbedingt aus einem super Haus komme und die das halt auch irgendwo ein bisschen mitgekriegt haben, dass halt auch meine Jugend irgendwo ziemlich verfuscht war. Und die kommen aus einem besseren Haus, oder wie? Ja, doch schon. Das schon, also es müsste jetzt eine Möglichkeit irgendwie sich ergeben, dass du mal ein paar sehr vernünftige und ernste Worte eigentlich mit dem Mädchen sprechen könntest. Ja, nur ich weiß absolut nicht, wie ich an sie rankomme. Im Moment wimmelt man nicht ab. Wenn das so krass ist mit dem Abwimmeln, würde ich jetzt erstmal den schriftlichen Weg versuchen. In einem sehr sachlichen und auch sehr ernst gemeinten Brief, in dem du auch deine Verantwortung unterstreichst, die du empfindest gegenüber dem Kind. Und meinst du, dass der Brief auch bei ihr ankommt? Weil ich meine, wir haben zusammen gewohnt, also wir haben ja auch noch zusammen eine Wohnung, aber sie ist halt jetzt momentan bei ihren Eltern. Und ich bin halt dabei, jetzt aus der Wohnung auszuziehen, weil sie halt in der Wohnung bleiben möchte gerne. Weil, sag mal so, wir haben uns halt gesagt, wir legen uns gegenseitig keine Steine in den Weg. Von daher habe ich halt auch problemlos gesagt, das ist kein Thema, ich ziehe aus. Ich habe halt auch irgendwo die Angst, dass halt ihre Eltern oder besser gesagt ihre Mutter den Brief in der Hand kriegt. Und ja, die sieht halt, die liest die ersten 2 Zeilen, sieht von wem er kommt, das Ding ist dann halt im Ofen. Ja gut, dann schreib keinen Absender drauf. Das kann man ja irgendwie so hinkriegen. Ja, das auf alle Fälle, ja. Nur also ich finde ganz einfach, dass du alles unternehmen musst, um ja, ein... Ja, sowieso. Ich meine, ich war auch schon beim Jugendamt, ich habe auch schon mit meinem Anwalt telefoniert. Ja, nee, vielleicht gar nicht mal so versuch doch erstmal auf der friedlichen Ebene, nicht gleich ja, mit Anwalt und Jugendamt. Ja, sowieso, noch, wenn sie mich halt absolut nicht ranlassen, ich meine, was soll ja, ich... Ja, du hast aber noch nicht so viel unternommen. Du hast nur immer angerufen und hast dich abwimmeln lassen von dem Geschwister, von der Schwester, sagst du gerade. Ja, vom Bruder. Vom Bruder, ne? Ich würde jetzt erstmal diesen Weg gehen, mit einem wirklich, aber keinem vorwurfsvollen Brief, sondern... Weil mir liegt verdammt viel an dem Kind. Genau. Und vielleicht, ich meine, das ist ja nur eine Überlegung jetzt, vielleicht, das können wir auch wieder verwerfen. Vielleicht auch sogar den Weg gehen direkt über die Eltern, dass du die Eltern ansprichst und um ein Gespräch und einen Termin bittest, dass du dich gerne mal auch mit ihnen auseinandersetzen würdest. Wie alt ist das Mädchen? Sie ist 21, also wird jetzt 22 im August. Ja, ist auch eine erwachsene Frau. Ja, eigentlich schon. Also, ich finde, dass du auf jeden Fall dann diese Wege noch mehr aus, die Möglichkeiten noch mehr ausschöpfen solltest, an die Frau anzukommen oder vielleicht sogar auch an die Eltern, damit die einfach auch wissen, dass du es verdammt ernst meinst, dass du aber auf Distanz bleiben willst, dass ihr nur eine gute Regelung finden solltet, eben auch für das Kind im Sinne des Jungen. Ja, ich meine, ich habe einmal ganz kurz ihre Mutter am Telefon gehabt. Das ist jetzt aber auch schon, oh Gott, dann ist das ja 3 Wochen, 4 Wochen. Und sie fing halt auch gleich an am Telefon, mich da richtig derb rundlaufen zu lassen, von wegen, ich sei ja auch so ein schlimmer Junge und ich habe dem Mädel ja auch so viel angetan und aufgrund dessen ist halt... Gut, jetzt versuchen wir den Weg mit dem Brief. Auch nach dem Motto, gibt mir noch mal eine Chance. Ich will jetzt auch mich beweisen, dass ich halt auch jetzt da sein werde für das Kind. Ja, das möchte ich sowieso. Und dann kannst du die andere eben immer noch geben mit Rechtsanwalt und Jugendamt und so. Ja, alles Gute. Alles klar, mein Lieber. Danke dir. Tschüss, mach weiter so mit deiner Sendung, ne? Ja, danke schön. Ja, tschüss. Klar. Ciao. Paul ist dran. Paul ist 20 Jahre. Ja, hi. Hi, Paul. Hallo. Na? Ja. Team, du hast mich angerufen. Genau. Warum? Und zwar geht es darum, dass, also meine Freundin, mit der bin ich ca. 2,5 Monate zusammen, ein bisschen länger, 2 Monate drauf, ist ja auch Wurst. Und sie heißt Linda. Linda? Linda. Linda. Nicht, nicht Limol. Nein. Eigentlich heißt sie, naja, wie auch immer, sie heißt Linda. Sie heißt Linda, okay. Okay. Und ja, sie hat so dieses typische was so Mädchen oft haben, das ist ihr irgendwie, dass sie zu dick sein könnten und so weiter, ne? Mhm. Kennt man ja von eigentlich ziemlich vielen, so in dem Alter, also sie ist 17,5. Und das kennt man ja irgendwie auch so von anderen Mädchen und so von Freundinnen, einfach so. Und das war eigentlich so nicht das große Problem, obwohl ich schon immer geguckt habe, so naja, und vielleicht ist das ja auch irgendwie so ein bisschen, kann ja auch mal in der Magersucht enden oder so. Und es ist schon irgendwie gefährlich, wenn sie den ganzen Tag daran denkt, oh, ich bin zu dick und ich darf nicht das essen und hier und ich habe schon, und dann hatte sie mal ein schlechtes Gewissen, wenn sie zu viel gegessen hat. Dann meinte sie, oh nein, ich habe heute schon wieder so viel gegessen. Und wenn sie nichts gegessen hat, irgendwie ganz wenig, dann hat sie mir ganz stolz erzählt, oh, ich habe heute nichts gegessen, nur irgendwie zwei Brötchen und so, toll, ne? Und ich habe dann nur gedacht, so, oh naja. Aber daran merkte man halt, dass sie darüber viel nachgedacht hat. Und ich erzähle mir jetzt mal ganz, hole ich mal ein bisschen aus, und zwar hatte sie vorher mal, also zwei Freunde, mit denen sie auch geschlafen hat. Jetzt kommt nämlich das Wichtige. Und aber mit dem einen hat sie nur einmal geschlafen, mit dem anderen hat sie nicht so oft geschlafen. Auch, also war zwar länger zusammen, aber die haben nicht so oft miteinander geschlafen. Und das war auch nicht toll, das hat irgendwie wehgetan, er war wohl irgendwie nicht so, naja, war wohl halt, hatte wohl auch noch nicht so viel Erfahrung und ja, ne? Aber für ihn. Hol mal nicht so weit aus. Ja gut, nee, das war schon. Sag mal konkret, um was es jetzt geht. Es geht darum, dass du dir Sorgen machst, dass deine das auch, aber... Dass deine Freundin magersüchtig ist, bulimisch ist oder was? Nee, ist sie nicht, das ist sie nicht, also bin ich mir ziemlich sicher, aber es könnte darin enden. Aber das andere kommt jetzt, was unsere Beziehung belastet, von heute, das hat sie mir heute erzählt. Und zwar hat sie mir erzählt, also sie hat halt irgendwie Komplexe und so, und sie mag auch nicht ihren Busen vor mir zeigen, obwohl ich das schon ziemlich abgewöhnt habe. Sie denkt halt so, alles Mögliche halt. Und dann hat sie mir heute erzählt, wenn wir miteinander schlafen, dass sie dann, also so gut wie immer, irgendwie daran denkt, irgendwie um ihre, ich denke mal, das ist daher, um ihre Komplexe zu überwinden, dass sie irgendwie so eine Art Prinzessin ist oder so, oder eine Göttin oder so, also super hübsch, total schön, runden, großen Busen, total schlank und so weiter. Aber sag mir mal, was der eigentliche Grund deines Anrufes ist. Das ist mir immer noch nicht klar. Ja, das ist es. Das ist der Grund. Dass sie sich halt immer so toll vorstellt, dass sie so eine tolle, hübsche Prinzessin oder Göttin ist oder was auch immer. Und ich wäre dann sozusagen so der Bauerntrottel oder so. Ja. Das turnt sie also dann an? Ja, ich weiß nicht, ob sie das antun. Das ist irgendwie so, dieses, irgendwie so muss es sein. Das ist halt so, also sie ist dann nicht sie selbst und ich bin auch nicht ich selbst. Könnte man ja erstmal sagen, na und? Ja, wenn sie es denn sich so zurechtlegt, ist es ja vielleicht okay. Ja. Aber du hast ja offensichtlich irgendwelche Probleme mit, sonst hättest du dich ja nicht gemeldet. Erstmal ist es für mich, fühle ich mich, wenn ich mir jetzt so vorstelle, naja, wir liegen da und haben halt unseren Sex und das ist alles schön. Und sie kommt dann auch irgendwann und alles ist ganz toll und dann komme ich auch irgendwann dann, oder kommen wir mal zusammen sogar. Aber wenn ich mir da vorstelle, dass sie die ganze Zeit vorstellt, sie ist da die Göttin und ich bin, was weiß ich. Ist nicht so schmeichelhaft für dich. Nee, eben. Ja. Also ich glaube zwar auch nicht unbedingt, dass es an mir liegt. Ich glaube ja, nach dem, was du gerade geschildert hast, dass das Mädchen erhebliche Probleme hat, vielfältiger Art. Glaube ich auch. Und ist das denn mit dem Essen jetzt normalisierter? Nein, sie ist schon normal, nur dass sie sich halt immer ein schlechtes Gewissen macht oder sich freut. Das ist wie schwer ist sie denn? Überhaupt nicht, sie ist total schlank, hübsch, zierlich. Naja, wie schwer ist sie denn? Wie viel Kilo wiegt sie? Das weiß ich nicht, eigentlich vielleicht 55. Und wie groß? Circa 1,65 ungefähr. Also sie hat also. Schwer war es für mich zu sagen, weil ich glaube, dass sie wahrscheinlich, du hast ja auch noch die Andeutung gemacht, gerade von wegen, dass da eigentlich schiefgelaufen ist mit ihren anderen Freunden. Dann ist sie irgendwie gestört, so hört es sich an. Und dann scheint mit der Sexualität ja auch irgendetwas nicht zu stimmen, wenn sie sich diese Gedanken machen muss. Und dieses permanente sich unattraktiv fühlen, obwohl du sie nicht unattraktiv überhaupt findest. Nicht. Dann überhaupt keiner findet sie unattraktiv. Also wirklich, dann, wenn sie in die Disco geht, dann guckt ihr jeder hinterher, sie wird dauernd angebaggert. Und dann schämt sie sich dir gegenüber sogar, ihre Busen zu zeigen. Ja, so ein bisschen schon, ja. Also ist ja nur ganz, ganz viel im Argen. Ja. Könntest du sie animieren? Ich meine, das muss von ihr persönlich letztendlich kommen, aber könntest du sie animieren, dass sie sich professionelle Hilfe sucht, dass sie mal mit jemandem redet, der Ahnung hat, psychologisch? Ich glaube, ja, also ich bin der Erste, dem sie das erzählt hat, mit diesen Vorstellungen. Und dann hat sie das aber irgendwie dadurch, da sie haben es halt so ein bisschen, also ich war natürlich dann auch komisch drauf, als sie mir das erzählt, und dann hat sie das ihrer Mutter aber erzählt, noch nachher. Und die hat auch schon sowas gesagt. Also ich glaube, das wäre der richtige Weg. Glaube ich auch. Jetzt aus der Ferne betrachtet. Denn da kannst du nicht wirklich helfen, wahrscheinlich überhaupt niemand, der ganz nahe um sie herum lebt. Versuch sie da dann noch vielleicht ein bisschen mehr zu motivieren, dass sie einen Psychologen aufsucht. Also ich denke aber nur, ich weiß nicht, wie soll ich damit umgehen? Das ist so irgendwie... Du musst es erstmal so hinnehmen. Anders kannst du es ja gar nicht machen. Das Problem liegt ja bei ihr. Und wenn du sie sehr liebst, dann begleite sie es erstmal mit Verständnis. Aber sie muss halt auch was unternehmen. Ja, aber ich weiß auch nicht, wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich das nächste Mal mit ihr Sex haben sollte, und mir dann vorstellt, dass sie sich das jetzt vorstellt, so ungefähr. Verstehst du? Ich sag jetzt mal du, ne? Dann weiß ich, habe ich keine Ahnung irgendwie. Also ich weiß nicht, wie das ist total komisch. Also könnt ihr das nicht vielleicht so ein bisschen auch auf die spielerische oder nette Weise besprechen? Ich meine, das ist ja auch normal, dass man sich mal irgendwie vielleicht was vorstellt. Also ich sprich doch einfach aus. Jetzt bin ich wieder hier, der... Ja, klar. Habe ich heute auch so Scherz gemacht. Aber wenn das... Aber ich meine, sie sagt zwar, dass es auch schon so war, dass sie das nicht daran gedacht hat. Und dass ihr das auch... Würde ich jetzt gar nicht mal so ganz hochhängen. Versuch mal so ein bisschen das auf der witzigen Ebene zu handeln, dem zu begegnen, auf der witzigen Ebene, und animier das Mädchen zum Psychologen zu gehen. Paul, du, was stellst du dich vor? Ein Bettel, ein Bauer, einen abgerissenen Bauer. Ja, irgendwie sowas, irgendwas Niederes sozusagen. Paul, du abgerissener Bauer. Ja. Viel Glück, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Gabi, 42 Jahre alt, morgen. Hallo Domian. Hallo Gabi, ich grüße dich herzlich. Hallo, erstmal ein großes Kompliment an dich, also dass du so viel Verständnis hast für so tolle Leute, also für das Ganze und für euer ganzes Team. Ist danke, okay. Ich gebe es weiter und die haben es auch teilweise jetzt gehört. Ja. Also deswegen hast du ein großes Problem, also ich wüsste überhaupt nicht, wo ich anfangen sollte, was vor 4 Jahren begann. Aber momentan ist es so, dass ich hin und her gerissen bin. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich habe meine Söhne bei meiner Mutter und lebe bei meinem Lebensgefährten, der mir mehr oder weniger meine Klamotten beim Umzug da rausgerissen hat und mir gesagt hat, ja okay, hier ist alles schön und gut und da hast du keine Sorgen mehr. Wie, du lebst bei deinem, verstehe ich jetzt nicht, bei welchem Umzug? Du lebst bei deinem Lebensgefährten? Du lebst bei deinem Lebensgefährten? Ja, genau. Und wo hat er die Klamotten rausgezogen? Wann? Auch das hat sich im Laufe vom halben Jahr, das hat ein halbes Jahr gedauert, das Ganze mit dem Umzug, weil ich bei meiner Mutter ja gelebt habe und immer also, hin und her war. Wie viele Söhne? Immer hin und her. Wie viele Söhne hast du? Zwei. Zwei, wie alt sind die? Der eine ist 20, der ist jetzt bei der Marine, Gott sei Dank. Und da ist er gut aufgehoben und der andere ist 17 und der macht mir Probleme in der Schule jetzt. So, aber der lebt bei der Mutter, bei der Oma. Genau, ja, aber auch nicht lange, jetzt erst seit 2 Monaten. Der war hier erst zur Schule in Süddeutschland. Da konnte er sich auch nicht orientieren und ich komme aus Norddeutschland und also im Raum Hannover. Du wohnst jetzt bei deinem jetzigen Freund. Genau. So sind die Verhältnisse, erstmal die äußerlichen. Jetzt, wo ich hier hingekommen bin, habe ich festgestellt, weil ich jetzt 3 Monate bei meiner Mutter wieder war, also wo ich früher gewohnt habe, zwecks meiner Söhne, weil mein Sohn spontan, also wirklich überraschend, ein Kind gekriegt hat, also er hatte mir vorher nichts davon verraten. Ich hatte ihn 3 Tage bevor das Kind geboren wurde, hatte ich ihn noch gefragt, ich sage... Der 17-Jährige jetzt? Nein, der 20-Jährige, der jetzt 20 geworden ist. Hatte ich ihn noch gefragt, ich sage, du könntest mir doch sagen, wenn der Vater, wie es euch die Freundin ja auch gesehen hatte, wie der aussah. Und da sagte er noch zu mir, also Mama, wenn ich das würde, ich würde mich vorher erschießen, bevor ich Vater würde, ne? Und das war so enttäuschend für mich. Ist das und 3 Tage später war das Kind da. Ich habe das 3 Tage später erst erfahren, dass die geboren war, die Tochter. Und ist das der Grund deines Anrufes? Wolltest du mir das erzählen mit dem Sohn, dass du Oma geworden bist? Ich wollte auf die ganze Situation hinaus. Ich weiß, ich stehe zwischen irgendwie zwischen 2 Stühlen. Was sind denn die Stühle? Beschreib doch mal. Ich weiß nicht, ob ich ich fühle mich zu meinen Söhnen hingezogen. Ja, okay, der eine, der 20-Jährige ist jetzt bei der Marine, der hat geheiratet und der hat jetzt seine Familie für sich alleine. Der fühlt sich zu den Söhnen hingezogen? Ich fühle mich aber jetzt verantwortlich für den 17-Jährigen, der in der Schule so nachlässt. Okay, lebst aber nicht bei deinen Söhnen, warum nicht? Ich lebe nicht hier und ich lebe nicht da, ich bin immer hin und her. Warum? weil ich noch nirgendwo einen richtigen Job habe und von daher kann ich immer hin und her pendeln. Ja, du kannst hin und her pendeln, aber warum wohnst du denn nicht mit deinen Söhnen zusammen? Warum wohnen die denn oder warum wohnt der eine jetzt bei seiner Oma und nicht bei seiner Mutter? Weil er meinen Lebensgefährten nicht leiden mag. Ist das das? Sind das die beiden Stühle, zwischen denen du hängst, zwischen genau, den Söhnen? Genau, und mehr oder weniger. Ja, also er hat ihn anscheinend durchschaut und er mag ihn nicht leiden. Der Sohn mag also, den Lebensgefährten nicht leiden? Ja, also ich bin hier hingekommen, er hatte mir versprochen, ich hätte keine Sorgen und keine Probleme und mehr hier, wenn ich mit ihm zusammenziehen würde. Warum mag denn dein Sohn deinen Freund nicht? Ja, weil er ihn einfach durchschaut hat. Er hat durchblickt. Ich war Sozialhilfeempfänger. Mhm. Und da waren wir wenigstens versichert und alles. Und er hatte mir versprochen, ja okay, ich tue euch privat versichern und so. Und das ist alles rausgekommen. Er hat uns nicht mal versichert, gar nicht. Der Freund? Gar nichts, ja. Mhm. Das habe ich nach ein paar Monaten festgestellt und Also durchschauen heißt, dass er viel gelogen hat. Ja, genau, so ein Blender. So, dann frage ich mich natürlich, warum ziehst du dann überhaupt zu deinem Freund, wenn du das vielleicht auch so siehst? Ja, also ich habe ein Auto, wo noch die Raten bezahlt werden müssen, die bezahlt er mir auch, wobei er mir jetzt die ganzen Raten aufgelistet hat. Moment, wegen eines Autos und wegen einer Ratenzahlung zieht man doch nicht zu einem Menschen, den man eigentlich gar nicht will. Nee, ich bin 3,5 Jahre mit dem zusammen. Ich habe schon eine Beziehung mit ihm und also du siehst ihn selbst nicht als Lügner und Blender? Nee, eigentlich nicht. Mhm. Eigentlich nicht. Also ich nicht. Mhm. Ich denke, er steht zu unserer Beziehung. Mhm. Nur ich muss jetzt sagen, also seine Freunde oder sein Job oder so, das ist ihm alles wichtiger, weil ich bin jetzt hier, ich bin jetzt ganz alleine, ich bin eigentlich eine Person, die immer irgendwie Rubel, Trubel, Heiterkeit um sich rum haben muss. Ich mache folgenden Vorschlag. Das ist jetzt sehr kompliziert. Ich glaube, wir kriegen das jetzt in 3 Minuten auch nicht mehr geregelt, Gabi. Ja. Du legst jetzt mal auf und dich ruft meine Psychologin, die nette Elke Dunalski, an und mit der kannst du dann ganz in Ruhe die vielen komplizierten Fäden mal auseinanderlegen. Ist das so kompliziert bei mir? Ja, es ist kompliziert, ich glaube schon. So ganz klar wird es nicht, das Problem wird nicht so ganz klar. Hm. Das Problem ist für mich jetzt nicht ganz klar geworden, wieso du nicht Abstand nimmst von deinem Freund, warum du nicht mit deinen Söhnen zusammenlebst, welches Verhältnis dein Freund zu den Söhnen wiederum hat. Das fusselt mal alles auseinander. Ich glaube, das ist der beste Weg. Legen wir auf, wir rufen gleich wieder an. Ja, danke. Okay, alles Gute. Tschüss. Ja, bis dann, Domian. Tschüss. Petra, 38 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Petra. Dein Thema. Ja, mein Thema ist, dass ich seit 2 bis 3 Jahren ohne Schuhe rumlaufe und seit 3/4 Jahr ohne Zähne. Du läufst ohne Schuhe seit vielen Jahren schon rum? Genau. Und seit kurzer Zeit ohne Zähne? 3/4 Jahr. Sind alle Zähne ausgefallen oder wie? Nee. Also ich habe für 6 Jahre eine Zahnbehandlung machen lassen. Da habe ich 17 Zähne auf einmal gemacht. Und zwar, also es waren Krone und Inlays aus Gold. Und das hat, also der Zahnarzt und ich, wir haben beide im Zahnarzt im Behandlungsstuhl noch festgestellt, dass das nicht zusammenpasst. Also im halb liegenden Zustand, wie man häufig im Zahnarztstuhl sitzt, da hat das perfekt zusammengepasst. Aber in dem geraden Zustand hat das nicht mehr gepasst. Und der normale Weg wäre dann natürlich gewesen, dass er es dann entweder provisorisch eingibt und versucht noch einzuschleifen, um es wieder hinzukriegen. Oder dass es eben direkt komplett zurückschickt und neu machen lässt auf seine Rechnung. Das bezahlt aber die Krankenkassen nicht. Genau. Hatte aber beides nicht gemacht, sondern hat es trotzdem, wir das beide sofort bemerkt haben, alles direkt komplett fest einzementiert. Ja, und dann kam ich sofort auch Zahnschmerzen an den Zähnen, die überbelastet waren, weil der Biss war ja schief und krumm, also zu hoch vor allem, aber natürlich auch schief. Das hieß, dass ich hatte dann nicht mehr mit allen Zähnen Kontakt, sondern immer nur mit ein von den Zähnen nur noch Kontakt und die anderen schwebten in der Luft. Ja, und dann hat er eben das versucht, über Einschleifen, also wieder in den geraden Biss reinzukommen, hat sich da aber auch nicht sehr viel Mühe gegeben und auch immer ewig Zeit gelassen. Und er hat es dann ein paar Mal versucht und dann hat er auch irgendwann, durfte ich den Zahnarzt wechseln, war dann bei nachfolgenden Zahnärzten und die haben es auch versucht. Und dann haben wir verschiedene Therapien auch gemacht, weil der Biss dann in der Zeit auch irgendwann verloren also gegangen ist. Also lange Rede, kurzer Sinn. Aufgrund eines Arztfehlers hast du jetzt deine Zähne verloren. Richtig. Nun haben wir aber mehr Zähne im Mund als Siebzähne. Was war denn mit den restlichen Zähnen? Ja, das Problem ist, dass ich natürlich, im Gold sind ja Schwermetalle drin. Und ich habe eine Gold- und eine Schwermetallallergie bekommen auf die Stoffe, die halt in den Zähnen drin waren. Das ist auch nachgewiesen, da habe ich auch einen Allergiepass von der Krankenkasse. Also aber die anderen Zähne waren doch noch in Ordnung. Also da war kein Gold drin, oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Ja, das ist richtig, aber ich hätte dann, weiß ich jetzt gerade, warum ich die Allergie angesprochen habe, ist deswegen, dass ich in dem Mund das lauter Störstellen hatte und lauter Schmerzenstellen hatte. Und also das waren 17 Zähne, die aufgrund des Ärztefehlers jetzt kaputt gegangen sind. Genau. Die anderen waren noch in Ordnung. Warum sind die jetzt nicht mehr im Mund? Warum sind die nicht in meinem Mund? Weil die auch mittlerweile erstens sind mehrere Zähne abgestorben in der Zeit, weil die auch nie, weil es auch Probleme, mittlerweile wurde ich so sensibel gegen sämtliche Füllmaterialien. Es gab überhaupt kaum noch ein Füllmaterial, was ich vertragen habe. Durch diese halt ständige Vergiftung im Mund. Aber wieso hast du eine Vergiftung im Mund, wenn die Zähne in Ordnung waren? Nein, die Zähne war, ich hatte die Vergiftung, habe ich ja im Mund bekommen, also Schwermetallvergiftung, dadurch, dass ich unendlich viel Gold oder Schwer, also Gold ist ja kein reines Gold, das Gold, das sind ja verschiedene Schwermetalle noch mit drin. Mhm. Dass ich diese Goldlegierungen, Staub, ja in unendlichen Massen geschluckt habe, weil immer wieder, die wurden ja so platt geschliffen, die Zähne, dass ich dann gar keine Höcker mehr hatte, dann wurden unten alle Goldzähne Wir reden da ja über die 17 Zähne. Ja, ich verstehe deine Frage, warum die anderen nicht mehr. Ja, und die anderen waren ja gesund. Und da ist ja, aber die wurden ja auch krank dadurch. Weil ich ja überall Entzündungen dann im Mund bekommen habe. Und überall. Jetzt hast du also gar keine Zähne mehr im Mund. Da habe ich gar keine Zähne mehr, ja. Und läufst du doch ohne Schuhe rum? Läuft auch noch ohne Schuhe. Warum läufst du denn, um da mal darauf zu kommen, warum läufst du seit Jahren ohne Schuhe rum? Ja, das hat damit zu tun, weil diese Schwermetalle, die gehen ja in den ganzen Körper rein, die lagern sich in allen Organen ab. Aber nicht in Schuhen? Nee, aber in allen Organen und der Körper bildet da eine Anti, ich weiß nicht, da gibt es bestimmte Krankheitsbilder, ich weiß aber nicht, ob ich das habe, auf jeden Fall geht der Körper ständig, verkämpft dagegen ständig, das eigene Immunsystem. Das mag sein. Kämpft dagegen an und ich habe eine leicht entzündete Haut. Und die Haut, die ist also praktisch so eine Vorstufe von Neurodermitis, die aber... Das heißt an den Füßen dann auch, oder wie? Überall an der ganzen Haut. Das heißt, du trägst keine Schuhe deshalb, weil die Haut an den Füßen entzündet ist. Wenn ich Schuhe tragen würde, würde die Haut aufgehen. Dadurch, dass ich aber keine Schuhe trage, sieht die Haut von optisch, wenn man es nicht genau anguckt, gesund aus. Das heißt, das hat einen ganz pragmatischen Hintergrund, also nicht eine Ideologie oder so, dass du sagst, ich will jetzt keinen. Was machst du in deinem, wie alt habe ich gesagt, bist du? 38. Was machst du in deinem Leben? Bist du berufstätig? Also ich kann auch nur ganz bestimmte Kleidung anziehen und auch Kleidung, die ich total selber hässlich finde, die mir überhaupt nicht gefällt. Aufgrund dieser Allergien? Wegen der Haut, weil der Problem. Also ich ziehe meistens eine Hose aus Seiden an oder aus ganz weichen Stoffen. Die reißen mir dann immer wieder kaputt und also ich laufe auch in Kleidung rum. Also ich habe da auch kann ich auf gar keine Arbeit machen. Kann man dir, auch erst was die Zähne anbelangt, gar nicht mehr helfen? Hast du alles schon versucht? Nee, ich habe ja, nachdem das über 6 Jahre ging und ich mit Selbsthilfegruppen in ganz Deutschland ständig Kontakt hatte und telefoniert habe und auch in Köln, da gibt es eine bestimmte Stelle, die da eine Anlaufstelle ist, und ich nur auch viele andere Fälle kennengelernt habe, die alle auch nicht dieses Problem geschafft haben zu lösen, also auch verpfuscht worden sind halt auf eine andere Art und Weise. Also es gibt keine Rettung oder keine Lösung? Ja, ich habe dann irgendwann, nachdem immer mehr Zähne abgestorben sind und ich Angst hatte, dass ich eine Kieferveräderung kriege, und wenn man eine Kieferveräderung kriegt, das ist etwas anderes als eine Zahnveräderung. Da vereidert dann der komplette Kiefer, da kann man nichts mehr medizinisch gegen machen. Und das gedacht, also, bevor das heißt... das eintritt, lasse ich nur die, und außerdem hatte ich ständig Zahnschmerzen, Also meine Frage war ja, das heißt, man kann dagegen nichts unternehmen, du musst dich das mit arrangieren. Man kann dir nicht helfen mehr, ist das so? Nein, doch, natürlich kann man mir helfen. Also was ich jetzt brauche, jetzt im Moment, wäre ein Gebiss, aber das Gebiss, was ich brauche, bezahlt die Krankenkasse wiederum nicht, weil das muss ein Gebiss sein, was genau auf die Kiefergelenke abgestimmt ist und aufwendiger gearbeitet wird als normales Gebiss. Und im Krankenkassenbereich gibt es keine Kiefergelenksprobleme, die gibt es einfach nicht. gucken die Leute dich nicht doof an, wenn du da ohne Schuhe und dann auch noch ganz ohne Zähne einkaufen gehst zum Beispiel? Also ohne Zähne, das sieht kaum. Also ich denke, das sieht jemand, der mich nicht kennt, sieht das nicht. Mhm. Weil die Lippen sehen auch relativ normal aus. Mhm. Na gut, aber die Schuhe, dass du keine Schuhe an hast, sehen die Leute. Dass ich keine Schuhe an habe, sieht jeder, das ist richtig. Also jetzt bei da gucken sie mich viel ziemlich doof. Ja, ne, gucken die. Ja. Und vor allen Dingen im Winter wahrscheinlich, ne? Ja, also wenn es ganz kalt ist, dann zieht sich die Haut zusammen und dann kann ich ganz, also zum Beispiel, es gibt so Motorradüberschuhe, die sind aus ganz glattem Gummimaterial. Mhm. Und da mache ich mir, dann schneide ich mir selber Einlegesohlen rein, in dreifache Größe, dreimal drei aufeinander. Und die kann ich dann zum Beispiel anziehen, Polizeien abfrieren. Mhm. Oder dann kann ich auch mal so offene Schuhe, also wenn es ganz kalt ist, dann geht Hast du eine Familie? Ja. Wie groß ist die Familie? Also Vater, Mutter, die leben noch beide und zwei Brüder und einer. Achso, nee, ich meinte jetzt, ob du selbst Kinder hast. Ich hab nee, hast du keine Kinder. Mhm. Mann, das ist ja eine Geschichte, Petra. Das ist eine Geschichte. Keine Zähne, immer mit nackten Füßen und dann auch noch diese Probleme mit den Krankenkassen, die dir vielleicht helfen. Man könnte dir vielleicht helfen, aber die zahlen das dann wieder nicht. Aber ich brauche dir wahrscheinlich nicht meine Psychologin anzubieten. Ich habe das gerade schon rausgehört, dass du mit Selbsthilfegruppen und so ziemlich versiert bist. Ja, also mein Thema, warum ich eigentlich anrufe, ist, dass ich auch Nachtmensch bin, dass es auch ein Problem ist, dass ich total Nachtrhythmus habe und immer erst um 6 Uhr müde werde. Mhm. Und weil ich eben diese ganze Hautproblematik habe, zum Beispiel, ich könnte ja versuchen, aus meinem Nachtrhythmus rauszukommen, indem ich einfach immer nur 2-3 Stunden schlafe und mich den ganzen Tag mit Kaffee und Cola wach halte. Das würde gehen, wenn ich gesund wäre. Aber da ich eben krank bin, brauche ich die Entgiftung, die nachts auch teilweise stattfindet. Ich finde keine richtige Entgiftung statt, aber teilweise brauche ich das eigentlich. Jetzt können wir können wir das Thema Nachtmensch nicht mehr vertiefen, weil wir uns schon ziemlich lange unterhalten haben. Das Thema, warum ich eigentlich, das war nicht das Thema. Das Thema war, ob es vielleicht noch andere Nachtmenschen gibt, die auch vielleicht eine Problematik haben, die mich gerne kennenlernen möchten. Ob ihr, wenn da welche anrufen für mich, können wir weiterleiten. Natürlich machen wir das. Da wollte ich aber jetzt noch fragen, jetzt ist ja die Sommerpause. Wird in der Sommerpause auch weitergeleitet oder nicht weitergeleitet? Es wird auch weitergeleitet, natürlich, ja klar. Wird auch weitergeleitet. Ja, machen wir. Also das würde mich sehr freuen, wenn das, wenn da was kommt, machen wir das. Ja, okay. Liebe Petra, alles Gute. Ja, gut, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. 1:37 Uhr und jetzt machen wir eine kleine Pause. Auf die Sekunde. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir kein festes Thema. Ihr könnt mich ganz einfach anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ich begrüße herzlich Vanessa und Vanessa ist wie alt? 16. Guten Morgen. Guten Morgen. Vanessa. Warum hast du mich angerufen? Ja, und zwar mein Problem ist, also ich klaue. Du klaust? Ja, und zwar jetzt, ja, ich gehe also halt, ja, und zwar so Wurst und so ganz banale Wurst? Oder Kaffee klaue ich. Im Supermarkt? Ja. Also jetzt nicht so Klamotten oder so wie andere Jugendliche. Also schon mal eine leckere dicke Fleischwurst oder ein Pfund Bohnenkaffee. Ja, aber dabei esse ich gar kein Fleisch. Und was machst du dann mit der geklauten Wurst? Die gebe ich dann, ja, die liegen dann auf dem Küchentisch. Wie die liegen? Oder versteckt die. Früher habe ich die in mein Zimmer versteckt, hinter meinem Bett und so. Die Wurst liegt dann hinter deinem Bett? Ja, früher. Also jetzt nicht mehr. Aber du wohnst doch noch zu Hause bei deinen Eltern, ne? Ja, klar. Ja? Und wenn da plötzlich eine Fleischwurst auf dem Küchentisch liegt, was sagt denn deine Mutter dazu? Meine Eltern, die wissen das. Ach, die wissen das sogar? Ja. Aber? Ja, halt. Ja, weiß ich nicht. Also, was sagen, schon so. Was sagen die denn dazu? Ja, die schämen sich für mich und so. Und, ja, ich weiß nicht so. Ja, die haben selber Angst, dass bei denen irgendwie im Haushalt auf einmal irgendwas wegkommt oder so. Aber ich klaue ja nicht jetzt so Sachen. Also klaust du nur in Supermärkten? Ja, oder manchmal, ich habe auch schon mal Teelichter geklaut und so. Hm. Aber halt nicht so jetzt so Anti-Sachen oder, hm. oder also im Prinzip sind es immer Sachen, die du gar nicht, die du eigentlich gar nicht so brauchst. Ja. Und wie oft klaust du? Ja, so anständig. Oft, wie es geht, so anständig. Also so manchmal, ich nehme mir dann immer fest vor und so, ja, heute so, du da kann das dann nicht und so. Naja, was heißt denn? Eltern, was heißt denn so oft, wie es geht? Heißt das jeden Tag oder einmal in der Woche? Ja, es kann mal jeden Tag sein, dann wiederum so, dann weiß ich nicht, und dann wieder, dann ist mal ein Tag Pause oder zwei. Und die Eltern dann schimpfen nicht mit dir, deshalb? Ja klar, die schimpfen mit mir, aber die wissen selber nicht mehr, was sie machen sollen. Mhm. Und die schämen sich ja auch für mich. So, die sprechen nicht mit anderen Leuten darüber. Mhm. Vanessa, wie lange geht denn das jetzt schon so? Boah, ja, einige Jahre. Einige Jahre sogar schon? Ja, so 3 Jahre. 2, 3 Jahre. 3 Jahre. Ja. Warum machst du das denn? Hast du denn für dich irgendeine Idee, warum du sinnlose Sachen klaust? Also sinnlose Sachen, also ich meine, in dem Sinne sinnlos, wenn du sie gar nicht brauchst, wie Teelichter oder sowas. Ja, ich weiß nicht. Und du bist noch nie erwischt worden? Ja doch, klar bin ich erwischt worden. In der Sozialstunde habe ich dann gekriegt. Mhm. Mhm. Warst du schon mal bei einem Psychologen? Hast du dich mal mit irgendeinem Fachmenschen darüber unterhalten? Nee, weil mir selber ist das ja auch peinlich, weil ich traue mich auch nicht mit irgendjemandem darüber zu reden, zum Beispiel mit meiner Freundin oder so, weil ich denke dann immer so, die gehen dann auf Distanz, die wollen dann nichts mit mir zu tun haben. Aber weil immerhin, die dann Angst haben, dass ich bei denen klaue. Klar, aber immerhin hast du ja nur heute schon mal hier bei mir angerufen und hast das hier erzählt. Das ist ja auch schon mal was. Ja. Und ich glaube ja, dass du ganz dringend mit einem Psychologen mal reden solltest. Ja. Das hat sicher sehr tiefe und komplizierte Ursachen bei dir, warum du das machst. Du weißt es, ihr müsst zusammen rauskriegen, warum du das machst. Und vielleicht besteht dann die Möglichkeit, dass du es schaffst, davon wegzukommen. Ja, ich weiß nicht. Mhm. Weil ich will ja gar nicht klauen. Ich nehme mir immer vor, du darfst das nicht machen. Mhm. Also es ist wie so ein Zwang, ne, das zu machen. Ja, so als würde ich von den Geschäften angezogen werden. Mhm. Ich weiß auch nicht. Ich will überhaupt nicht irgendwie in der Stadt fahren oder so. Mhm. Und dann auf einmal bin ich halt da. Mhm. Ich weiß auch nicht, nur so. Pass auf, Vanessa, wir machen das auch, in deinem Fall ist auch so, du legst bitte auf und du wirst gleich nochmal von uns, nämlich von meiner Psychologin, angerufen. Und mit der redest du dann auch noch mal ein paar Worte, okay? Okay. Alles Gute. Tschüss, Vanessa. Ja, gut, danke. Tschüss. Ja, tschüss. Dieter, 26 Jahre, guten Morgen. Hallo und einen schönen guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Dieter. Was ist der Grund deines Anrufes? Was ist der Grund meines Anrufes? Ich war, glaube ich, der unvernünftigste Mensch irgendwie, den es, glaube ich, auf der ganzen Welt irgendwie überhaupt noch gibt irgendwie. Also, oh je. Oh je, das klingt aber... Wahrscheinlich sitzen jetzt alle an den Bildschirmen und die jetzt zuhören wirklich da und schütteln nur noch mit dem Kopf oder was auch immer. Was hast du also das Ganze betrifft die Sexualität. Mhm. Hier in Hamburg war jetzt der CSD am Wochenende gewesen. Mhm. Da habe ich einen Mann kennengelernt, woraus ich mich mehr entwickelt habe als einen schlichten Orgasmus One Night Stand. Mhm. Mit ihm bin ich nach Hause gegangen. Wir hatten eigentlich auch ganz tollen Sex zusammen, muss man ganz einfach mal so sagen. Mhm. Wir hatten auch unter anderem Analverkehr. Mhm. Und genau da liegt sozusagen der Knackpunkt, wo jetzt wahrscheinlich alle den Kopf schütteln werden bis zum geht nicht mehr. Das Ganze ziemlich unsafe. Das heißt, das Ganze ziemlich unsafe heißt ohne Gummi? Ohne Gummi, ja. Mhm. Also nicht ziemlich, sondern ungeschützt. Ungeschützt, genau. Mhm. Und es ist denn im Punkto dessen auch zum Orgasmus denn gekommen. Und in diesem Fall war ich sozusagen der Passivere und mache mir seitdem sozusagen von dieser Nacht eigentlich nur noch Gedanken, im Schlaf kaum noch und ja, bin im Moment eigentlich auch ganz froh, dass ich wirklich Tage im Moment der Arbeit frei habe irgendwie, also. Hast du Angst, dass du dich vielleicht infiziert haben könntest? Ja. 26 Jahre alt, ja. Ein erwachsener junger Mann, der seit Jahren von der Problematik weiß und seit Jahren auch in der Schulszene informiert wird, was man tun sollte. Und er tut es nicht. Warum hast du es nicht getan? Diese Frage habe ich mir jetzt bestimmt bis zu diesem jetzigen Zeitpunkt bestimmt schon, also in jeder Stunde, die bis seitdem angeschlagen ist, also bestimmt auch schon mindestens 500 Mal gestellt irgendwie. Warum? Und ist eine kleine Antwort rausgekommen? Es nicht mal annähernd irgendwie, also. Wahrscheinlich war es die plumpe, pure Geilheit. So muss man das, glaube ich, sagen, ja. Und in dem Moment, in der Sekunde, war alles an Verstand, an Wissen ausgeschaltet, was sonst normalerweise bei dir da ist. Ja, so kann man das wirklich sagen, ja. Und hast du denn währenddessen auch schon so, na, so vielleicht in der Endphase ein schlechtes Gefühl gehabt? Oder unmittelbar nach dem Orgasmus? Unmittelbar nach dem Orgasmus von ihm hatte ich dann wirklich ein super schlechtes Gefühl. Also da hat es dann auch keine 2 Minuten gedauert, also das heißt nicht mal 30 Sekunden hat es gedauert, wo ich mir dann gedacht hatte, scheiße, was hast du da jetzt für einen Mist gebaut? So, da gibt es jetzt weder einen Trost noch besänftigende Worte. Überhaupt nicht. Du musst jetzt erstmal die nächsten Monate schön leiden, bis du einen AIDS-Test machen kannst. Da musst du durch. Und wir wollen hoffen, dass alles gut gegangen ist. Und wir wollen auch hoffen, dass es eine dicke Lehre für dich ist. Also abgesehen von all dessen, also die dickste Lehre war das auf jeden Fall irgendwie. Aber genau da fängt jetzt auch irgendwie wirklich der Knackpunkt an. Irgendwie ist es jetzt auch denn so, ich traue mich also in solches jetzt irgendwie fast im Endeffekt nicht dahin zu gehen und diesen Schritt zu wagen einfach irgendwie und diesen Test machen zu lassen irgendwie. Das ist für mich jetzt so dieser Riesenschritt, wo ich jetzt sage, möchte ich das eigentlich jemals wissen oder verzichte ich lieber mein Leben lang irgendwie? Also Ich würde es machen. Ich würde sofort, nachdem es möglich ist, wenn es möglich ist, einen Test machen. Um für mich Gewissheit zu haben und für meine Partner auch Gewissheit zu haben. Das ist ja ein weiteres feiges Verhalten vielleicht, was dann daraus folgen könnte, wenn du dich so verhältst. Ja, und genau vor diesem feigen Verhalten habe ich im Endeffekt noch viel mehr Angst irgendwie. Nun bist du klein mit Hut, ne? Und stehst da wie ein begossener Pudel. Also klein mit Hut bin ich schon wirklich seit, seit dieser Sekunde, als es passiert ist. Also kleiner mit Hut kann man das Ganze schon kaum noch beschreiben. Ja, ich höre das ja auch aus deiner Stimme heraus. Dieter, lass dich testen, lass den Test machen. Überwinde dich dazu. Ich glaube, dass es gut ist. Ich glaube, dass es gut für dich ist. Und überhaupt für dein Lebensgefühl. Und für die Menschen, mit denen du später vielleicht auch mal sehr eng zusammen sein wirst. Ja, genau. Das ist es dann nämlich auch noch irgendwie. Wenn man denn tatsächlich mal dann irgendjemanden gefunden hat, mit dem man dann ein Leben verbringen möchte. Ja, genau, genau. Da fängt das Ganze dann wieder an, sehr kompliziert zu werden irgendwie. Da musst du es ja sowieso machen. Also mach es jetzt so schnell als möglich und dann hast du diese Gedanken auch hoffentlich aus dem Kopf dann. Ja, aber bis dahin werde ich wohl wirklich mit dieser Scham einfach leben müssen irgendwie. Auch mit dieser Schande, dass dir das passiert ist. Schande. Ich wünsche dir nur alles Gute und drück die Daumen, Dieter. Mehr kann ich nicht machen und sagen. Nee, vielen, vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören und schönen Abend noch. Dankeschön, Dieter. Wiederholen. Okay, tschüss. Helmut, 49 Jahre alt. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, einen wunderschönen. Ja, noch schöner. Helmut. Mein Thema ist Doppelpunkt. Erotik und Blinde und schwerst Sehbehinderte. Erotik und Blinde und oder schwerst Sehbehinderte. Bist du blind oder schwerst Sehbehindert? Ich bin anerkannt blind. Ich habe noch ungefähr 1% Sehkraft. Was bedeutet 1% Sehkraft? Heißt das, dass du doch Schemen noch sehen kannst? Ja. Das ja. Ja, wenn sie nah genug ran sind. Also ich vergleiche das immer so nett damit, es gibt in Deutschland so wenig blaue Elefanten. Wenn man also einen großen blauen Fleck sieht noch, dann weiß man, das muss ein LKW sein. Also sehr vieles einfach nur so logisch, sachlich, so ähnlich wie wenn du dir einen Stadtplan anguckst, so nehme ich wahrscheinlich meine Welt wahr. Also anhand von fünfte Straße kann ich noch so eben erkennen, also weiß ich, da muss ich dann rein. Bist du seit Geburt an? Nein, nein, ich bin 1970 durch einen Unfall erblindet, bin dann 72 bis 74 in der Blindschule gewesen, habe dort die Blindschrift schreiben und lesen gelernt. Und das ist aber nur die Vorgeschichte. Mein Thema ist die Erotik. Genau. Wir haben in Deutschland 190.000 vollblinde Menschen und über 580.000 Schwerstsehbehinderte. Mich hat eigentlich immer geärgert, dass es für Blinde und Schwerstsehbehinderte so gut wie nichts an erotischer Literatur gibt. Meinst du erotische Literatur oder meinst du auch in Blindenschrift zum Beispiel? Ja. Oder lass uns ganz offen gleich sagen, erotische Literatur oder auch Pornografie? Auch Pornografie. Auch Pornografie. Es gibt so einige Dinge nicht, zum Beispiel auch harte Satire gibt es auch nicht. Das ist also so ein Punkt gewesen. Ich selber bin ein sehr freier Mensch, ich lebe auch ganz gut damit. Ich war damals 19 Jahre alt, als es passiert ist, also hab mich längst daran gewöhnt. Hab eine vollsehende Frau, eine recht junge, ich hoffe auch hübsch genug. Na, das kannst du kannst es ja ertasten. Ja, natürlich. Außerdem kann ich auch mal mit der Nase drüber rutschen. Aber, aber dennoch, obwohl du eine junge, hübsche Frau hast, hast du Sehnsucht oder möchtest du, hast du einen Bedarf nach erotischer oder pornografischer Literatur für ja. Blinde, als Blindenschrifttat, in Blindenschrift? Ich bin ein sehr aktiver Mensch. Und nachdem ich in den letzten zwei Jahren, sagen wir einfach mal Urlaub gemacht habe, haben wir also angefangen und haben gesagt, okay, letzte Venus, die Messe hier in Berlin, sind wir hingefahren, meine Frau und ich, und haben uns dort mit wirklich maßgeblichen Leuten von ganz großen Sexshops unterhalten, auch von Großhandel und so weiter. Und die wollten alle nicht an dieses Thema ran, obwohl es ja nun ein Riesenkundenpotenzial darstellt. Also es wäre schon eine Marktlücke, ne? Es wäre eine Marktlücke. Und das Einzige, was ich zu hören bekommen habe, war also, okay, wenn Sie würden mich gerne anstellen, wenn ich also die das Promotion, das Marketing machen würde, dann würden Sie das gerne machen. Aber ansonsten nicht, weil, ich könnte ja als anerkannt Blinder sagen, wir haben ja genauso ein Recht darauf wie Sehenden. Seit 30 Jahren kann jeder Sehende in den Sexshop gehen, aber hast schon mal einen Blinden da gesehen? Nee. Es könnte ja auch noch neben der blinden Schrift, also Angebote mit über die Blindenschrift, auch so etwas wie erotische Hörbücher geben, ne? Ja, aber auch das ist nicht, so verbreitet oder ganz, ganz wenig nur. Und wenn, dann ist sowas von na Donna Punkt, Punkt, Punkt und dann ist da hör drauf und das war. Also ziemlich plumpes Zeug. Ja, ne? Genau. Vielleicht sollte ich mal für die Blinden ein erotisches Hörbuch besprechen. Ja, kannst du gerne machen. Ich schicke dir ein Manuskript. Wir haben nämlich am 2. April diesen Jahres einen Audioverlag gegründet, meine Frau. Sag bloß, ich wollte jetzt auf die Frau nochmal zu sprechen kommen. Also die Frau, deine Frau stört es nicht, dass du danach ein Bedürfnis hast. Auf keinen Fall. Weil ihr das jetzt auch ein bisschen beruflich oder... Nein, nein, wir sind also recht freie Menschen auch im Umgang mit der Sexualität und sie stört es gar kein bisschen. Ganz im Gegenteil, wenn ich selber habe also auch schon Romane geschrieben, das hat mal angefangen damit, dass ich, wenn ich unterwegs war, irgendwo im Hotel oder im Ausland war, dann habe ich mich hingesetzt und habe, ist klar, jeder andere guckt sich Fernsehen an, ja, aber klar, ich kann mir ja keine viereckigen Augen holen. Sag mal, Henry, ich könnte mir vorstellen, dass man, sofern man sich als Sehender da so hineinversetzen kann, dass man als Blinder oder als fast blinder Mensch, Erotik natürlich insofern auch ganz anders erlebt, nämlich ausschließlich über das Fühlen und über das Riechen. Genau das. Ja? Und da hat man wahrscheinlich eine viel höhere Sensibilität, als wir das haben, ne? Wir Sehenden. Ich kann dir sagen, diese beiden, ich war ja zwei Jahre in der Blindenschule damals. In diesen zwei Jahren habe ich selber für mich feststellen müssen, nicht nur auf meine Person bezogen, sondern auch all das, was man in einem Internat zwei Jahre lang erlebt, dass die Erotik oder auch der Sex unter den Blinden wesentlich stärker, heftiger und intensiver abgeht als unter den Sehenden. Ich sag auch meiner Frau immer, also die Sehnen gehen inzwischen hin und verbinden sich die Augen. Ja, genau. Haben die Blinden ja, das gibt es ja, ja, ja, natürlich, ja. Also, das ist natürlich eine interessante Anregung, die du da jetzt geäußert hast. Wir haben also gesagt, wir wollen zumindest etwas tun dafür. Mhm. Wir können darüber nicht Millionär werden, das wissen wir auch. Mhm. Wahrscheinlich hast du vielen nicht sehenden Leuten aus dem Herz geredet jetzt. Ja, ich hoffe es mal, ja. Wir wollen also hingehen und wollen auch bis Ende des Jahres 10, 15 Romane auf den Markt bringen. Ja. Also ich will doch jetzt nicht unbedingt Werbung machen. Nee, aber ich möchte dir Folgendes vorschlagen. Davon, ja, ich möchte dir Folgendes vorschlagen. Wenn ihr zu Porto gekommen seid, haltet mich oder haltet uns doch mal bitte auf dem Laufenden. Wir haben schon zwei Romane fertig auf Hörkassetten. Aha. Und der dritte Roman, haben wir gesagt, das wird eine sehr harte Satire. Na gut, also wir sind mal mit euch in Verbindung, würde ich vorschlagen. Und vielleicht können wir uns dann ja auch noch mal unterhalten, wenn das noch weiter gediehen ist, das Ganze. Aber natürlich, gar kein Problem. Ich alles kann dir auch gerne mal ein paar Kassetten einfach zuschicken. Gerne, sehr gerne, ja. Ja, mache ich, das ist kein Problem. Ich bin alter Kölner, den es nach Berlin verschlagen hat. So machen wir das, Helmut. Ich wünsche viel Erfolg und vielleicht werden wir beide uns noch mal unterhalten. Danke sehr. Tschüss. Bis dann, tschüss. Alexander, 27 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo. 27 Jahre. Habe ich gesagt? Ja. Ja. Mein Thema, die Schande der Nacht. Die Schande? Tragödie, was kann es sein? Fußballdeutsche Nationalmannschaft. Ja, das ist die Schande, ne? Moment. Die Schande der Nacht. Wieso denn der Nacht? Ja, weil es Nacht gegeben hat. Es ging heute durch die Medien in der ARD, Talkrunde um 23 Uhr, parallel in RTL, zweieinhalb Stunden später bei Spiegel TV mit Günter Jauch. Einige deutsche Fußballnationalspieler haben nach dem Spiel noch früh morgens von Dienstag auf Mittwoch da dieses wirklich der Alkohol, im alkoholisierten Zustand Lieder von sich gegeben. Lieder? Die unsere Nationalspieler? Ja. Welche Lieder? Was für Lieder? Dieses Nein, das ist ja egal, was für Lied. Dieses, dieser Mega-Hit, dieser von Tirol. Mhm. Dieses, ja, ist auch egal. Ja, okay, ja, okay. Mhm. Ja, also, die haben diskutiert, der deutsche Fußball steht auf dem absoluten Tiefpunkt. Mhm. Das hat man schon vor den letzten Jahren, hat man schon gesehen, sogar schon 94, 96 hatten wir eine Mannschaft, da waren Charaktere. Wir haben kein Konzept, wir haben keine Charaktere, wir haben nichts. Aber das ist ja nun ganz klar geworden. Und vielleicht ist es insofern ganz gut, dass wir so fulminant gegen die Wand gefahren sind, weil jetzt alle wach geworden sind. Und vielleicht entsteht jetzt auch ein ganz neuer, also ein wirklicher Neuanfang mit einem neuen Kapitän, mit einem neuen Trainer, vielleicht auch mit einem neuen Mann an der Spitze des Deutschen Fußballbundes. Ja, also die Diskussion ging kreuz und quer. Also es muss sich eine neue Struktur aufgebaut werden, eine neue Organisation aufgebaut werden. Okay, darüber sind sich alle einig. In Sachen Fußball sind natürlich alle Experten. Ja. Zum Beispiel auch Harald Schmidt, der heute Abend einen fabelhaften Auftritt hatte im Heute-Journal. Vielleicht hat das der eine oder andere von euch gesehen. Das habe ich nicht gesehen, ja. Was ist denn deine Vorstellung? Sag doch mal so ein paar Namen. Wen möchtest du denn an der Spitze sehen? Fangen wir mit DFB an. DFB. Mhm. Bei mir stornieren sehr viele Namen. Auf jeden Fall im Trainerstab müsste man wahrscheinlich einen ausländischen Trainer nehmen. Ganz einfach, weil die deutschen Trainer nicht auf dem Markt sind. Sie sind alle in Verträgen gebunden. Also Harald Schmidt meint, es muss ein Deutscher sein. Wir Deutschen müssen uns mit einem Deutschen identifizieren. Ja, aber es gibt ja keinen Deutschen auf dem Markt. Daum und Hitzfeld sind beide gebunden. Es geht ja gar nicht. Mhm. Und die eine Doppelfunktion, das hat auch Franz Beckham, hat Marcel Reif, ja, dieser Mega-Experte, angesprochen heute. Das geht gar nicht, weil es muss einer da sein, der einen kontinuierlichen Aufbau wie Beckenbauer und Vogt in den letzten 12 Jahren es gemacht hatten. Und nicht so, weil die Bundesliga, das ist das Problem. Das Problem ist, wir haben ein riesengroßes Nachwuchsproblem. Ganz einfach, weil die besten deutschen Spieler... Ich weiß, sagen sie alle, das ist jetzt mittlerweile bekannt. Das sagen alle Leute. Wer sollte denn der Nachfolger von Egidius Braun werden? Sagt jemand vor. Mir ist das völlig wurscht. Von mir aus können wir den ganzen Verein auch auflösen. Frage dich als Fußballinteressierten. Ja, ich würde natürlich Franz Beckenbauer nehmen. Franz Beckenbauer. Ich habe schon mal über die angerufen, 10 Sekunden. Ich habe Percy Hoven damals noch gemacht. Du warst das, ja. Ist es gut angekommen? Es ist fabelhaft angekommen. Wir haben immer zu Anrufe bekommen, wer hat da so toll Percy Hoven noch? Wann habt ihr die Anrufe? Am Montag? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich kann es ja nicht. Es war gerade eher ein bisschen ironisch gemeint, Alexander. Ironisch. Jetzt ist die Sendung zu Ende. Ich bedanke mich für deinen Anruf und für deine Stellungnahme. Wiederhören, tschüss. So, meine Lieben, in der Technik war Leo Scholten. Und morgen sind wir nicht da wegen des Feiertages hier in Nordrhein-Westfalen. Freitagnacht wieder in der Nacht von Freitag auf Samstag. 1 Uhr Radio als Live wieder Fernsehen. Das ist unsere letzte Ausgabe dann vor der Sommerpause. Und am Freitag sind wir wieder offen. Das heißt, es ist wieder eine freie Telefon-Talkshow für all die Themen, die euch interessieren, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Ich wünsche, wenn ihr einen Feiertag morgen habt, einen guten Feiertag und sagt dann auf jeden Fall Tschüss bis übermorgen Nacht. Bye bye.